Aufstehen. Weil das Leben weitergeht. Im ersten Teil erfährst du unter anderem, was ein Salat mit dem Ganzen zu tun hat, was Alexandra mit einem Neandertaler gemeinsam hat, warum Aufgeben keine Option ist. Ach ja, ein Knutsch ist ein Knall. Hallo, ich bin der Roger von Aufstehen und heute bei mir die Alexandra. Die Alexandra hat Familie, die steht immer an erster Stelle. Das ist zum einen der Mann, der Ramon, zum anderen der Sohn, der Max, der jetzt 2019 20 wird. Die Alexandra war 20 Jahre lang beim gleichen Arbeitgeber, ist geschätzt worden für ihren Perfektionismus und wie sie einfach eine Macherin ist. Stiftungsrätin war sie, Prüfungsexpertin, Chefexpertin der Lernenden, Präsidentin eines Leisch. Ein Leisch ist ein Quartierverein. Die Alexandra redet verschiedene Sprachen, hat Betriebswirtschaft studiert, ist in der Ausbildung zur Pensionskassenleiterin. Also in einem Satz, die Alexandra war immer Vollgas unterwegs gewesen. Alexandra, vielleicht noch ein bisschen mehr zu dir und zu deinem Werdegang. Ja, hallo zusammen. Aber wie gesagt, ich bin die Alexandra. Ich habe von Schule her eigentlich immer Vollgas gegeben. Ich habe diverse Ausbildungen gemacht, Sprachen. Wir haben aber geheiratet im 98. Eben wie der Roger schon gesagt hat, mein Mann. Ja, und auch für sie, eigentlich für die ganze Familie, auch meine Eltern, war das immer in Ordnung gewesen. Ich bin einfach die muss und die gerne macht. Andere sind Ferien, ich habe gelernt. Aber das ist auch das, was heute braucht, für dort, wo ich heute stehe. Also, ja, es stimmt alles. Mhm. Das sind eigentlich schon dort, wo du bist ja von Vollgas, von auf der Überholspur eigentlich zum Stillstand in Sekundenbruchteil. Und da hat ja ein Salat eine entscheidende Rolle gespielt. Ja. Kannst du uns da mal das hineinbringen, was dort passiert ist? Genau, ich bin gerade in der Zeit, wo der Unfall ist passiert, hatte ich Prüfungen für die Pensionskassenleiter und da war ich morgen früh, schon sehr früh, bin im Büro und habe gelernt. Dann habe ich gestempelt, bin arbeiten, auf das Mal am Mittag kommt mir in den Sinn, nein, ich habe meinen Salat im Auto vergessen. Dann bin ich über, eben irgendwie um die 12 Uhr rum, bin ich über ins Auto, gehe den Salat holen, noch sonst ein Töpper geholt. Und dann habe ich wieder gewartet beim Fußgängerstreifen. Drei Autos, die von einer Seite waren, die haben mich durchgelassen. Dann bin ich normal über den Fußgängerstreifen. Ich war geschallt, hohe Schuhe an, also ich hätte quasi gar nicht rennen können. Bin über den Fußgängerstreifen hat dummerweise derjenige, der von der anderen Seite kam, nicht bemerkt, dass der mich auch nicht sieht oder nicht bremset. Auf jeden Fall hat der mich angekarrt. Er hat mich dann so viel fest verwutscht, dass ich von seinem Auto zum ersten Auto, das mich schon drüber gelassen hat, bin aufgeprallt und dann bin ich weitergeflogen. Und dort habe ich irgendwo zwischen den Salat gefallen. Es hat mich aus der Schuhe rausgelöpft und das sind schon die Bilder, wenn man von diesem Unfall redet, dass in der Regel wissen die Leute den Salat oder die Schuhe, die irgendwo gestanden sind. Ja, dann bin ich dort geblieben liegen, bis die Ambulanz kam und der Heli, den sie mir dann mitgenommen haben. Du bist ja nicht einfach nur ein bisschen angefahren worden, also du bist ja mit 56 Stundenkilometern, hast du mir im Vorgespräch erzählt, ist du aufprall gewesen. Genau. Du hast ja gesagt, dass das erstaunlich ist, dass du eigentlich noch da bist, also dass 95% so einen Aufprall nicht überleben. Und du hast auch in der Ansäule vom Auto, von diesen drei Autos, die gewartet haben, bist du ja also gerammt worden, nachher dort übergeschleudert worden und dort hast du einen rechten Eindruck hinterlassen, ja. Mit deinem Kopf. Ja, genau. Okay. Verletzungen komplett, außer glaube ich, im linken Arm, der war unverletzt gewesen und sonst offene Brüche, eigentlich alles in Mitleidenschaft so geworden. Ja. Ja, Gott sei Dank, sie haben, glaube ich, zweimal geschaut in Insel Nero. Ich hatte keine inneren Verletzungen gehabt. Das hat mir das Leben gerettet, schlussendlich. Mhm. Aber sonst geht es ja eigentlich überall. Vor beim Rücken habe ich so bei der Wirbelsäule, dort hat es so kleine, wie sagt man, dem Knöchel, die gebrochen waren, der Kopf, eben Schleudertrauma, Hirn, Schädel, ich habe Hirnblutung, einfach komplett. Mhm. Ja, und dann hatte ich wirklich Schwenke und ich habe auch ein neues Leben geschenkt bekommen. Mhm. Ich habe nicht etwas verloren, ich habe etwas geschenkt bekommen. Feierst du zweimal Geburtstag? Genau. Ja. Okay. In Belliken ist es noch so viel weit gegangen, dass ich immer am 1. habe ich Geburtstag gefeiert. Ja. Und dann irgendwann hat sich das dann so ein bisschen ausdehnen. Und jetzt ist es alle Jahr am 1. September feiere ich Geburtstag. Kann ein bisschen markabler sein, mag sein. Ich habe einfach dann das Leben geschenkt bekommen. Das muss ja auch für dich stimmen. Ja. Wenn es für andere makaber ist, was soll das? Ich bin völlig überrascht gewesen, wir haben uns heute kennengelernt, wir haben E-Mail hin und her geschrieben, wir haben mal telefoniert, aber du bist jetzt hier gekommen, also als wäre nichts passiert, man merkt überhaupt nichts. Und dann habe ich dir so zugelassen, was da alles passiert ist, und ich kann das immer noch nicht so richtig glauben, weil man dir einfach nichts anmerkt. Also das ist unglaublich, was die Schweizer Medizin vollbringt. Also 95% hätte er nicht überlebt. Wie kannst du das erklären, dass du zu diesen 5% gehörst und jetzt eben nicht schwerst behindert bist, sondern fast, schon nicht ganz, aber fast die alt. Mhm. Ja. Ja, also wirklich Schwein gehabt. Ich hatte etwa ein halbes Jahr vorher hatte ich nochmal knochendichte Messung gehabt. Und da hat mir der Doktor auch gesagt, es sei wahnsinnig, ich habe Knochenbau wie ein Neandertaler. Das hat mir das Leben gerettet. Ja, und dann muss man halt einfach auch eins sagen, ich bin schon früher durch meinen Job, durch all die Ausbildungen, war sehr zielorientiert unterwegs gewesen. Und das war eigentlich auch das, was mich so weit gebracht hat. Einfach voranschauen und machen. Und klar, manchmal tue ich auch hadern, wenn ich etwas gerade nicht kann wegen dem Kopf. Und denke, ja, früher ist das gegangen, heute geht es nicht. Logo. Also wenn ich würde sagen, es sei nicht so, würde ich lügen. Das passiert. Aber eigentlich geht es darum, dass ich heute lebe und das schätze, was ich heute habe, und schaue, dass ich in Zukunft noch besser vorwärts komme. Also dass es noch besser wird. Das finde ich mir eine absolute Qualität. Weißt du, das Annehmen, was ist? Also die Leute, ja, die ich jetzt kennenlerne, in diesem Projekt aufgestanden sind, die haben das alle irgendwann einmal angenommen. Gibt es noch Tage, wo du sagst, hey, warum habe ich, es ist ja wegen einem Salat, wo du, weißt, im Stress oder wieso auch immer, im Auto vergessen hast, das ist ja etwas, wenn man das konstruieren müsste, oder wenn das im Film kommt, würde ich alles sagen, ist ja völlig unrealistisch. Mhm. Oder wenn du 2 Sekunden vorher durchgefahren wärst, wenn du 3 Sekunden später losgelaufen wärst, so unglaublich, wie das zusammenpasst hat im Negativen. Aber gibt es heute noch Tage oder Momente, wo du sagst, oh, warum habe ich das Salat vergessen? Nein, eigentlich nicht. Aber ich sage heute, wenn ich einen Salat vergesse, den gehe ich nicht holen. Okay. Dann habe ich eher Hunger, als ich den Salat holen. Aber es ist mehr ein Witz. Ja. Nein, was es etwa dir gibt, eben, wenn ich viel Schmerzen habe, ich habe immer Schmerzen, aber manchmal, wenn sie wirklich schlimm sind und sie nicht kann, durch irgendwelche Medikamente oder positive Gedanken nicht ausblenden kann, dann kann es sein, dass ich mal müde werde und dass ich denke, ja, warum? Aber es ist egal eigentlich. Ich bin jetzt hier da und das warum bringt mich nicht weiter. Ich muss schauen, dass es. Mhm. Und warum das so etwas passiert ist, ja, wir haben Kollegen schon lange gesagt, so wie du unterwegs bist, irgendetwas muss einmal gehen, weil das ist nicht normal gewesen. Ja, aber auch dort. Ich sage nicht, warum habe ich nicht Ferien gemacht und warum bin ich immer lehren, habe Schulen gemacht. Nein, es hat auch das gestimmt. Nämlich auch das ist ein Puzzleteil im Ganzen. Also es ist, wie es ist und es muss weitergehen. Ja, genau. Jetzt hast du aber, wo die absolute Macherin, weißt, neben dem Job einen Quartierverein geleitet und all das, einen Sohn, weißt, der dich gebraucht hat, der immer an erster Stelle gestanden ist. Du hast jetzt müssen lernen, dass dein Körper nicht mehr macht, was du eigentlich willst. Mhm. Oder vor allem eben dein Hirn. Mhm. Das war wahrscheinlich auch noch ein Prozess, der nicht einfach war. Ja, das war ziemlich happy. Ich habe eigentlich lange, schon in Bellic, habe ich gesagt, etwas stimmt mit meinem Kopf nicht. Und irgendwann hat aber mein Körper dann auch gesagt, und das ist ja dort, oder? Ich schätze alles an mir eigentlich. Mein Körper hat gesagt, du willst nicht Fernsehen schauen, du willst nicht Zeitung lesen, das willst du alles nicht. Warum habe ich das nicht wollen? Weil ich es nicht können. Ich konnte es nämlich gar nicht aufnehmen in meinem Hirn. Und das gibt es halt manchmal schon, dass ich auch Mühe habe damit. Aber auch dort einfach weitergehen. Wenn ich zum Beispiel noch, dass mein Körper hat gewusst, ich will das nicht lernen oder ich will nicht lesen oder so. Alle zusammen in Bellike mussten eine Abklärung machen vom Hirn. Jeder. Wirklich, die haben praktisch nicht grosse Umfälle mit dem Kopf können haben. Die mussten in die Neuropsychologie gehen, in Logopädie, was auch immer. Ich nicht. Und dann habe ich mal gefragt, warum ich nicht? Einer von den Pflegern. Er sagt, ja, es ist nicht nötig. Und ich habe schon dann gesagt, mal, aber es ist nicht mehr gleich. Dann sagt, ja, aber es braucht ein Jahr. Da gewöhne ich mich dran. Ja, und dann war es aber tatsächlich so, dass mein Hirn extrem in Mitleidenschaft gezogen wurde durch diesen Unfall. Und das hat man dann gemerkt. Und einfach erst später, nach einem Jahr, hat man dort dann können etwas machen. Und es war eigentlich relativ spät, aber ja. Also man hat einfach von außen wirklich so nichts gemerkt, wie du jetzt auch da sitzt, wenn ich das ja auch feststelle, dass man... Dass das wie nicht zueinander passt, also dass es wie zwei Alexandras gibt, oder die, wo du musst sagen, ui, die Fötterli und ui, der Unfall und auf der A-Säule mit dem Kopf, weißt du, eindruckt. Und dann die Alexandra, die da hockt, musst du sagen, ja, es kann nicht die gleiche sein. Mhm. Also das hat man dann dort eigentlich in der Reha auch das Gefühl gehabt, weil du hast ja gesagt, du hast immer noch auf verschiedenen Sprachen mit den Leuten kommuniziert nach dem Unfall. Ja, wir sind, wenn wir aber sind, zu Nacht essen, wo ich hier schlussendlich schon im Rollstuhl können, zu Nacht essen. Hatte es einen Portugies und einen Deutschen. Und die zwei mussten miteinander Englisch reden, weil Deutsch ist halt nicht gegangen. Mhm. Mit dem Portugies habe ich aber Französisch geredet. Und so sind wir dann halb zu vierten Höhe an diesem Tisch gesessen und haben Französisch, Englisch, Deutsch miteinander irgendwie so geredet. Und das ist einfach so gegangen, wie wir jetzt zusammen reden. Nicht gross überlegen, wie heisst jetzt das? Darum war es auch sehr schwierig, für die Außenstehenden zu sehen, dass eigentlich der Kopf sehr kaputt ist. Mhm. Ja. Und ich habe auch in Bellicken auf einmal gemerkt, dass ich keine Zahlen mehr in meinem Kopf habe. Mhm. Dass ich nicht mehr weiss, was zwei Kaffee sind. Und das ist auch durch einen komischen Umstand, wo mir jemand einen Kaffee gebracht hat und hat gesagt, so im Witz, ah, hier hast du deine drei Kaffee, weil ich so viel Kaffee getrunken habe. Und dann sage ich, ah, merci vielmal. Und dann schaut er mich an und sagt, was, drei Kaffee? Eins Kaffee. Und dort habe ich dann vercheckt, dass ich Zahlen wie nicht mehr richtig in meinem Kopf habe. Habe dann nach Lösungen gesucht und habe eine App auf mein Handy. Wirklich eins, wo ich Zahlen gelernt habe und dann ganz leicht die mathematische Rechnung, also 1 plus 3 gibt. Also, und so habe ich wieder gelernt, besser mit Zahlen umzugehen. Mhm. Man merkt wahrscheinlich bis dahin schon, dass Aufgeben ist nicht dein Ding. Also nein. Aufgeben gibt es nicht. Nein, keine Option. Ja, das merkt man gut. Du warst in der Ausbildung zur Pensionskassenleiterin. Das ist aber etwas, wo jetzt eben Zahlen funktioniert nicht mehr gleich wie vorher. Das geht dort nicht. Also du hast dich von dem Traum, was da sicher war, darum hast du die Ausbildung gemacht, müssen verabschieden. Mhm. Ich habe bis also vor 2 Jahren habe ich Schreiben bekommen, dass ich wirklich nur noch die 2 mündlichen die Prüfungen nachholen müsste, dass ich aber nachher die Ausbildung fertig machen könnte. Und da habe ich immer gesagt, das behalte ich und ich mache das. Mhm. Und irgendwann, als ich eben auch gecheckt habe, dass das halt mein Hirn, Kurzzeitgedächtnis, auch sehr schwierig ist, nicht mehr das, was es war, habe ich dann den Traum müssen aufgeben. Aber, wie soll ich sagen, es ist ja so, ich würde heute gar nie mehr einen Job annehmen, wo so etwas drin wäre. Mhm. Weil die Vernunft, die ist geblieben. Und mit meinen Handicaps, sage ich jetzt, die ich im Hirn habe, das wäre fahrlässig, so etwas noch zu machen. Mhm. Auch wenn man mir heute so nichts anmerkt, aber eben, wenn man dann mit mir zusammenarbeitet, dann merkt man das schon mehr. Und darum, aufgeben, ad acta gelegt und weiter schauen, vorwärts schauen. Mhm. Das ist etwas, was dich auszeichnet, wenn ich den Eindruck habe, dein Glas ist immer halb voll. Ja. Also du bist da wirklich optimistisch, du nimmst an, was ist und bist aufgestanden. Und darum bist du da bei uns natürlich absolut richtig. Es geht ja bei uns ums Aufstehen. Ja, du hast gesagt, Erinnerungen am Unfall, du weißt nur noch, du warst im Auto gewesen, hast dann den Salat geholt, rausgenommen und nachher ist aber Filmriss. Ja, nein, es ist wirklich Filmriss. Sie haben dann auch die Leute bei uns im Betrieb, im Geschäft, die haben natürlich das gehört, den Knutsch. Und als sie hier nachgeschaut haben, haben sie hier leider mehr unten gesehen. Und ich habe einen Arbeitskollegen, der Fönsu, der hat sich lange nie gemeldet. Und mit dem bin ich auch sonst relativ in vielen Projekten so zusammengearbeitet. Und dann, als ich aber wieder mal im Geschäft war, da habe ich so stundenweise angefangen. Und dann sagt er, es tut ihm schon ein paar leid. Dann habe ich nachgeschaut und sage, was tut er leid? Dann sagt er, weisst, ich habe den Knutsch gehört, habe rausgeschaut, und das war wirklich im 2. Stock, gewesen, dort, was ist passiert, habe rausgeschaut und dann sehe ich da eine Freundin dunkel liegen. Ich konnte ihr auch quasi nicht anrufen, das war für mich ein Problem. Und dort habe ich auch zu ihm gesagt, los, es ist so, wie es ist okay. Ich meine, heute, wenn wir einander sehen, wir reden zusammen, wir lächeln zusammen. Ja, es kann nicht jeder gleich mit der Situation umgehen. Und es haben sich auch viele nicht bei mir gemeldet, weil sie Angst hatten. Wie sehe ich aus? Wie bin ich echt zu weg? Und ja, nicht jeder Mensch ist gleich und kann auf jemanden zugehen, der so etwas erlebt hat. Im 2. Teil erfährst du unter anderem, warum farbige Gehstücke helfen, wie sich Beziehungen durch so einen Schicksalsschlag verändern und warum Alexandra manchmal Leute komplett ignoriert. Aufstehen. Weil das Leben weitergeht.